Bitişen. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Was ist mein Name? Ich bin zuständige Ärztin für Sie. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, Hauptsache jemand hilft mir. Ja, so als würde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Wie heißen Ja, Sie denn? ich heiße Eva Haas. Können Sie bitte mir Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, der Vorname ist Eva, EVA. Ja. Kürzer geht's gar nicht. Und Haas ist der Familienname HAAS. AS. Ja, Frau Haas, wie alt sind Sie? Ich bin 49 Jahre. Wann sind Sie genau geboren? Am 9.04.74. Ja, 74. Okay, wie groß sind Sie? Ich bin 1,75 Meter. Wie viel wiegen Sie? Ich wiege 80 Kilo. 80 Kilo. Okay, danke für die Informationen. Was führt Sie aus? Was für Beschwerden haben Sie? Ja, also ich habe seit gestern solche heftigen Rückenschmerzen. Und zwar, also es schießt so ein in den unteren Rücken und es geht so am rechten Oberschenkel außen runter. Das geht bis zum kleinen Zeh unten hin. Und das sind sehr starke Schmerzen. Ich habe im Garten gearbeitet und dann hab ich einen schweren Topf von einer Seite zur anderen gestellt. Ah, und da ist es mir reingefahren, ja. Und jetzt kann ich mich also kaum rühren. Und ich habe heute Nacht ganz schlecht geschlafen, weil ich überhaupt nicht liegen konnte. Das Schlimmste war, wenn ich aufstehen will oder also, wenn ich meine Position ändern wollte, ja. Oh, da konnte ich mich, also ich konnte mich kaum rühren, ja. Und dann habe ich immer erst überlegt, ja, was machst du jetzt? Welches Bein nimmst du jetzt erst raus und erst den Arm? Und also, ja, es geht überhaupt nicht, ja. Okay. Wo sind die genauen Schmerzen? Sie haben schon Rücken gesagt oder Ja, Rind? im unteren Rücken und es geht so in den rechten Oberschenkel rein und geht also und dann habe ich so ein unangenehmes Gefühl, das ganze rechte Bein runter. Ganz rechte Bein unter. Okay. Können Sie bitte mir die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie dumpf, drückend? Sehen. Also, ich würde eher sagen, ziehend, stechend. Und ja, und je mehr ich mich bewege, desto schlimmer wird es ja. Also wenn ich dann still liege und dann geht es, aber sobald ich versuche, die Position zu ändern, dann tut es wieder weh. Okay. Wie stark Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, wobei 0 kein 10 sehr stark ist? Boah, also da würde ich jetzt schon sagen, die sind bei 8. Das sind wirklich so heftige Schmerzen. Ja, Frau Haas, ja, Sie haben sehr starke Schmerzen. Können Sie diese Schmerzen noch ein bisschen aushalten? Am Ende des Gesprächs kann ich Ihnen sofort ein Schmerzmittel geben. Ja, wenn ich mich nicht bewege, geht es ja, ne? Wenn ich so ein bisschen das rechte Bein hochlegen kann und dann kann ich es wohl aushalten, ja. Okay, haben Sie dagegen etwas eingenommen oder etwas gemacht? Zum Ja, ich Beispiel hatte noch Medikamente Ibuprofen. oder Ja, ich hatte Ja. Ibuprofen, das habe ich genommen, aber ich kann nicht behaupten, dass das was geholfen hat. Und dann. Ja, dann habe ich versucht, mit Wärme ein bisschen drauf zu gehen. Und ja, das hat dann so für den Moment ein bisschen was gemacht, aber eigentlich ist es immer noch, sind es immer noch ganz unglaubliche Schmerzen, ja. Okay. Wissen Sie die Dosierung von Ibuprofen oder und wie viel Tablette haben Sie eingenommen? Ich habe zur Nacht habe ich eine 600er eingenommen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann über und dann habe ich heute Morgen noch mal eine genommen. Okay. Aber es hat Ihnen nicht geholfen. Okay. Ja, ich, Ich habe heute Nacht fast nicht geschlafen, würde ich behaupten, ja. Okay. Hatten Sie solche Beschwerden früher oder ist das erstes Mal? Also in leichter Form hatte ich sowas schon einmal. Ja, wenn ich ja, viel gebückt gearbeitet habe oder wenn ich schwer gehoben habe, dann habe ich das schon mal gehabt, aber noch nie so heftig, ja. Okay. Okay. Sie haben schon erwähnt, dass Sie ha Sie haben schon erwähnt, dass die Schmerzen unter rechter Oberschenkel ausstrahlen. Ja, also Haben in die Sie Pobacke, Verärgerung? ja, in die Pobacke rein und dann geht es so am seitlich am Bein runter. An Beinhöcker. Okay. Haben Sie an der Beine Schwellung oder Farbveränderungen bemerkt? Eine Schwellung habe ich da nicht bemerkt. Nö, ist mir nicht aufgefallen. Was Okay. ich gemerkt habe, dass das so ein bisschen kribbelt und dass ich so ein bisschen Taubheitsgefühl habe, so da an der Seite. Ja, okay. Ja, haben Sie Kribbeln nur am Oberschenkel oder ganzen Nee, im Bein? kleinen Zeh kribbelt es vor allen Dingen. Kleines Ding, ja. Okay. Haben Sie äußer Taubheitsgefühl bemerkt an der Beine? Am Bein, ja, das sagte ich ja gerade, dass ich da so ein Gefühl habe, so ein Taubheitsgefühl auf der rechten Seite, also außen entlang am ganzen Bein. Okay. Okay. Haben Sie Fieber, Frau Haas? Fühlen Sie Boah, habe ich sich jetzt nicht warm? gemessen, glaube ich aber nicht. Nein, ich fühle mich nicht Okay. fiebrig. Leiden Sie unter Schüttelfrost, Schweißausbrüche oder Nachtschweiß? Nein, nein, nein, sowas habe ich nicht. Okay. Ist Ihnen übel? Naja, also wenn es so richtig schlimm ist, dann habe ich schon das Gefühl, dass mir so ein bisschen schlecht ist vor Schmerzen. Und ich habe jetzt heute auch, weil ich mich so schlecht fühle, habe ich auch wenig gegessen. Und also ich würde jetzt also sagen, ich fühle mich eingeschränkt, ja, aber dass mir jetzt nun so vom Magen her ganz doll übel ist, würde ich nicht sagen. Okay, Aber ich alles fühle mich klar. nicht fit, ne? Ja, verstanden. Haben Sie Veränderungen beim Wasserlassen bemerkt? Zum Beispiel haben Sie Schmerzen oder beim Wasserlassen? Beim Wasser lassen? Evet, ja. Nein. Nein, Nein. nein, nein, nein. Das Einzige ist, wenn ich auf die Toilette muss, dass mir der Rücken wehtut, ja? Weil ich wieder irgendwie aufstehen muss und mich auf die Kloschüssel setzen muss, ja? Alles. Das tut weh, aber beim Wasserlassen selbst habe ich keine Schmerzen. Okay, sehr gut, okay. Okay, haben Sie auch Probleme beim Stuhlgang? Haben Sie Durchfall, Verstopfung oder ganz normal? Nein, alles ist eigentlich alles ganz normal. Ich habe nur diese verrückten Rückenschmerzen und also ich habe immer leicht Blähungen. Ich darf eigentlich überhaupt keine rohen Sachen essen, ja. Dann krieg ich Blähungen und so. Ich muss also immer mein Gemüse und Obst eher gekocht essen, ne? Also Okay. Kompott und Apfelmus und sowas, das geht alles oder Apfelkuchen. Aber rohes Obst kann ich nicht gut vertragen. Und Okay. rohes Gemüse Okay. schon gar nicht. Ja, ist bei Ihnen eine Laktose oder Fructose-Intoleranz bekannt oder Nee, das hat man noch waren nicht Sie? festgestellt. Ich habe nur Blähungen, wenn ich rohes Zeug esse. Okay, einverstanden. Wie ist Ihr Appetit, Frau Haas? Mein Appetit, ja, also normalerweise ist der gut, aber jetzt heute bin ich einfach ein bisschen eingeschränkt durch die Schmerzen, ne? Okay. Heute habe ich jetzt Ja. noch nicht viel gegessen. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit ab- oder Sie genommen? Ne, leider nicht abgenommen, nein. Okay. Frau, Sie hätte ich ein paar Fragen zu Ihrer Geschichte. Leiden Sie an chronischer Erkrankung, zum Ja, Beispiel Bluthochdruck? Ja, Zuckerfrei. ich kann gleich eine ganze Menge bieten. Also, ich habe seit Kindheit schon, habe ich einen Diabetes. Das hat man relativ früh festgestellt. Und da muss ich auch regelmäßig Insulin spritzen, ne? Okay. Da habe ich ein Schema. Und ja. Ja, Und dann hat man okay. vor ein paar Jahren mal festgestellt, dass ich ein bisschen hohen Blutdruck habe und dass ich auch so erhöhte Blutfettwerte habe, ja. Na gut, ja, dann nehme ich halt Ja. Tabletten. Da kommt es dann auch nicht mehr drauf an, ja. Okay. Seit wann haben Sie Bluthochdruck? Ja, das ist so, lassen Sie mich überlegen. Ja, so vor 7 Jahren hat man das festgestellt. Und seit wann haben Sie erhöhte Cholesterinwerte? Ja, das hat Cholesterin. man im gleichen Zusammenhang, hat man das festgestellt, ja, auch vor Okay. 7 Jahren. Okay. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein, außer Ja, also ich nehme noch Mikardis. Mikardis Plus ist das. Das ist, dann nehme ich morgens und abends eine. Und dann wegen der Blutfette nehme ich noch Atorvastatin ein. Dann nehme ich abends eine Tablette. Okay, wissen Sie die Dosierung von Medikamenten? Also bei Atorvastatin, da steht, meine ich, 10 drauf. Okay, und Mikade? Mikardis, das heißt Mikardis Plus, weiß ich jetzt gar nicht so genau, wie viel da drin ist. Da müsste ich mal zu Hause anrufen und nachfragen, was da auf der Packung draufsteht. Okay. Ja, okay, da alles klar. Und wie viel Öl nehmen Sie Insulin als Spritze? Ja, also da habe ich 15 Einheiten. 15. Okay. Okay, alles klar. Wann war Ihre letzte Blutzuckermessung? Oh, das ist jetzt na, eine gute Woche her, würde ich sagen. 14 Tage her. Bist du ja okay. Ist Ihre Blutzuckermedikamente gut eingestellt? Eigentlich ist Waren der gut Sie eingestellt, ja. okay, alles klar. Wurde Sie schon einmal operiert? Ja, vor 2 Jahren, da hatte ich eine Kniegeschichte, ja, eigentlich eine Kleinigkeit, da hatte ich einen Schleimbeutel im rechten Knie. Und das ist operiert worden. Schlammbeutel, Und ja. das war ein bisschen dramatisch. Da hat man nämlich festgestellt, ich hab dann Antibiotika bekommen im Rahmen dieser OP. Und da habe ich allergisch reagiert auf Amoxicillin. Das darf ich also nicht nehmen. Da hatte ich einen anaphylaktischen Schock und da hat man mich dann gewarnt, dass ich das bloß nicht wieder nehmen darf. Okay, das ist eine wichtige Information. Auf jeden Fall achten wir im Krankenhaus darauf. Machen Sie sich keine Sorgen. Okay. Haben Sie noch andere Operationen oder das war's? Das war's eigentlich, ja. Okay. Und Allergie, ist Ihnen noch andere Allergien bekannt? Ja, ich habe noch Oder? so eine Pollenallergie auf Haselnusspollen. Also im Frühjahr, wenn das früh losgeht mit der Haselnussblüte, dann, puh, dann bin ich mit Schnupfen beschäftigt und habe ich Juckreiz im Gesicht und in den Augen und so. Okay. Okay. Okay. Frau Hass, wann war Ihr letzter Blutdruck, Monatsblutdruck? Ja, das ist jetzt vor 2,5 Wochen gewesen. Okay. Ist es möglich, dass Sie okay, alles klar. Waren Sie schon in der Liste seit im Ausland? Hatten Sie eine Nein, Reise? nein, im Urlaub waren wir nicht im Ausland, nein. Okay. Rauchen Sie, Frau Haas? Ach. Eigentlich rauche ich so gut wie nicht, das kann man fast nicht zählen. Ich rauche immer nur so 2, 3 Zigaretten am Tag. Das ist eigentlich nur so zur Gesellschaft. Könnte ich Okay. eigentlich auch sein lassen, ne? Oh, ja, genau. Seit wann rauchen Sie? Ja, seit ich bei dieser Arbeitsstelle bin, das ist ja schon 15 Jahre. Seit 15 Jahren, Immer nur so okay. aus Gesellschaft eigentlich. Einverstanden, okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, meistens trinke ich abends so ein Glas Wein zum Abend mit meinem Mann zusammen. Okay. Okay. Leiden Ihre, jetzt würde ich ein paar Fragen zu Ihrer Familie stellen. Leiden Ihre Eltern an chronischen Erkrankungen wie Zuckerkrankheit, Bluthochdruck? Nee, der Zucker hat von meinen Eltern keiner. Das hat sich nur bei mir irgendwie gezeigt. Meine Eltern sind eigentlich so organisch relativ gesund. Mein Vater hat ein bisschen Hüftprobleme. Da ist geplant, dass der demnächst auf der linken Seite eine neue Hüfte kriegt. Da hoffen wir, dass das alles gut geht. Und meine Mutter, ja, die hat natürlich ein Problem mit ihren Augen. Das nennt sich Makula-Degeneration. Also da muss sie regelmäßig behandelt werden und das ist, glaube ich, auch ziemlich unangenehm. Okay, ja, okay. Wie alt sind Ihre Eltern? Als Ja, Anfang. mein Vater ist 70 und meine Mutter ist 69. Okay, 69. Haben Sie Geschwister? Nein, Geschwister habe ich nicht. Okay. Was machen Sie beruflich? Ich bin Ingenieurin. Ingenieurin. Okay. Ja, welche Ingenieurin? Ich bin Bauingenieurin. Bauingenieurin, okay. Okay, wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Okay, haben Sie Kinder? Ja, wir haben zwei Söhne. Sind Sie gesund? Sind Ihre Söhne gesund? Ja, gesund sind die schon. Der Kleine, der macht mir so ein bisschen Sorgen. Der ist erst ziemlich spät jetzt auf die Welt gekommen. Der ist noch ziemlich klein. Und der hat ein bisschen Sprachprobleme, ja. Der hat einen leichten Sprachfehler. Und ja, das macht mir manchmal Sorgen, dass der gehänselt wird im Kindergarten oder in der Schule dann später. Ne? Der stottert ein bisschen. Ne? Ja, okay, einverstanden. Frau Haas, ich habe alle Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Naja, was kann man jetzt dagegen machen und wie kann man das vor allen Dingen verhindern, dass ich wieder solche Schmerzen kriege? Also wenn diese Episode jetzt weg ist, oh, sowas will ich ja nicht wieder erleben, ne? Es ist so, für etwas Genaues sagen. Zur Abklärung brauchen wir noch ein paar Untersuchungen, wie körperliche Untersuchung, Röntgenuntersuchung und Blutuntersuchung. Ich denke, Sie haben Probleme mit Muskeln und mit Lendenwirbelsäule. Ich werde Sie erstmal körperlich untersuchen. Besonders bei Neurologie, ich untersuche Ihre Lenden und Ihre Beine neurologisch. Ah, okay. Dann nehme ich Blut ab und dann gebe ich Ihnen ein Schmerzmittel. Oh, ja, das wäre, glaube ich, gut. Ja, haben Sie denn was, was dagegen hilft? Ich gebe Ihnen Schmerzmittel und Muskelrelaxant zusammengeben. Ah, Was? okay. Gut. Alles Ja, klar. okay. Okay, bitte warten Sie, ich rufe Sie gleich. Gut, super. Danke. Dankeschön. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ich denke, einige wichtigsten Fragen nicht gestellt hat. Nämlich, welche Frage hat sie nicht gestellt? Auslöser. Sie hat schon gesagt, Gartenarbeit und Schwerenaufhebung. Ich habe schwer gehoben, genau. Ich habe Gartenarbeit gemacht und hab gebückt gearbeitet und habe was Schweres hochgehoben. Ja. Impfungen noch fehlt. Ach ja, Impfungen fehlen noch, stimmt, genau, Ja. totalisiert. Deswegen sind Sie schon einmal einen anderen Arzt gewesen. Sie haben gesagt, ähnliche Beschwerden gehabt. Ja, aber da bin ich ja nicht zum Arzt gegangen. Das ist ja wieder weggegangen. Ne? Und da bin ich nicht zum Arzt gegangen, nein. Sie haben gesagt, gestern nach der Arbeit auftreten sind die Beschwerden und im Laufe der Zeit nur bei Bewegung verschlimmert oder verschlimmert. Liege. Bei Positionsänderungen sind sie besonders schlimm, die Schmerzen, ja. Ja, Ne? Da sind und sie besonders schlimm. im Laufe Aber der Zeit verschlechtert oder am eigentlich sind die konstant schlecht. konstant schlecht, okay. Die Schmerzen dauerhafter oder gehen sie auch wieder weg in diese Nee, Phase? ganz weg gehen die nicht. Ja, okay. Weil differenziell Diagnose müssen wir diese Fragen stellen. Bauchschmerzen, Heulorgan, Ah ja. ja. Deswegen müssen wir stellen. Okay. Ich denke, alles geht. Könnten wir Ersatzgespräche anfangen? Und Ja. Drogenkonsum nicht gefragt. Ja, weil sie. Wahrscheinlich habe ich so, ich habe so vertrauenswürdig ge gewirkt, dass sie gar nicht gedacht hat, mich zu fragen, ne? Ja. Ist mir auch aufgefallen. Denn diese Patientin hat tatsächlich in ihrer wilden Jugend mal Haschisch geraucht. Ja, sie hat mal Gras geraucht. Und ich denke, die Patientin hat diese Insülingeschichte nicht gut wissen, weil 15 Ünit Einheit eingenommen. Die Patient hat gesagt, dass Dass sie 15 Einheiten spritzt am Tag, ja. Typ 1 Diabetes mellitus 15 Insülin. Welche Dosis gibt es eben? Ja, ich habe neue Medikamente, neue Insulin. Normalerweise, soweit ich weiß, gibt es dreimal kurzwirkende Insulinspritze und einmal langwirkende Spritze. Aber ich weiß nicht, heutzutage gibt es viele neue Insulin-Typen. Nein, ich keine Veränderung. Diesen. Also, da muss ich dazu sagen, das ist einer der neuen Fälle, die ich von einem Kollegen von Ihnen aus München geschickt bekommen habe. Ja, okay. Dieser neue Fall ist aber genauso wie ein alter Fall, nur dass es da ein Mann war und da war tatsächlich eine andere Aussage. Da war eine Aussage, dass der als Kind bereits eben auch Diabetes hatte und dass er deswegen eine Insulinpumpe hat. Ja. So, und Ja. dann ist man aus der Diskussion Ja. raus. Ja. So, bei dieser Patientin stand aber ausdrücklich, dass sie 15 Einheiten spritzt. Zusätzlich zu Mikardis. Ja, Ja, sehr weniger. und das ist irgendwie ein bisschen komisch, Ja, ja. komisch. Aber da sehen Sie wieder, ich bin kein Arzt, ja. Ja, Ich ich kann bin. das nicht bewerten, ob da Quatsch steht in dem Fall oder nicht, Ja. ne? Dann sa Wir haben nicht, wir sagen wir, haben. Patientin hat Insulinpumpe, Ja. ne? Dann sind wir auf der sicheren Seite, Okay. ne? Okay. Wir haben jetzt momentan Patienten, nicht Arzt. Deswegen Ayşe ist Arzt, Ärztin. Muss sie fragen. Okay, können wir Ersatzgespräch anfangen, Ayşe? Ja. Okay. Hallo, Oberärztin. Hallo. Ja. Ich habe heute mit einer neuen Patientin gesprochen. Ich werde ja über sie berichten. Ja, erzählen Sie, was haben Sie gesehen? Wen haben Sie Ja. gesehen? Ja, die Patientin heißt Eva Haas. Frau Haas ist 49 Jahre alt, geboren am 9.04.1974, 1,75 Meter groß, 80 Kilogramm schwer. Sie kam uns heute wegen seit gestern bestehende, sehende, stehende Rückenschmerzen. Wie würden Sie das mit dem Fachbegriff nennen? Ja. Ja, Lumbalgie. Lumbalgie, ja, okay. Lumbalgie. Okay. Die Beschwerden sind gestern nach der Gartenarbeit besonders Aufhebung eines schweren, besonders Aufhebung des schweren Topf aufgetreten. Nicht Aufhebung des schweren Topfs. Und Schwere. nach dem An oder nach dem Aufheben eines schweren Topfes, ja. Ja, ich bin Ja, Topf. nach dem Aufhebung schweres Topf aufgetreten. Und haben Sie sich im Laufe seit besonders bei Positionsänderung verschlechtert? Die Schmerzintensität liegt 8 von 10 auf einer Schmerzskala. Die Schmerzen schützen in unteren Rechte in unteren rechtes Bein. In den rechten Bein. In das, entweder In in das rechte das Bein, rechte Bein. ja, Ne? Also in in das das rechte, gesamte rechte Bein, ja, bis wohin? ja, gesamtes Bein. Die Einnahme von Ibuprofen 602 Mal und Varmakisten haben ihr nicht geholfen oder keine Verbesserung gebracht. Die Patientin klagte über Hypoästhesie und Parästhesie, ja, Wo? Wo? an dem linken Bein. Am linken Bein? Linkes, Nein. ja, Nein, am nein, linken, nein, Aschen. na, an den, ja, am linken Bein bis kleines C. Nein. Nicht am linken. Ja, nee, rechten, ich habe rechten gedacht, aber linken gedacht, Ja, Entschuldigung. Ja, ich also am denke. Betroffenen, ne? Rechte Gesäßhälfte tut weh und das ganze rechte Bein runter, ne? Ja. Ich denke, Frau Gerhild, ganze Bein Hypostase, aber fünfte Sie? Sehen Parästhesie. Ja, genau. Hat Okay. sie so gesagt. Sie klagte über Hypoästhesie am ganzen rechten Bein und Parästhesie am fünften Sehen. Sehen. Fünfte sehen. Rechts, genau, Ja, ja. fünfte ja. rechte Sehen, ja. Die Frage nach frühere ähnliche Beschwerden, Fieber, wurden verneint. Nein, ähnliche Beschwerden. Ha, ja, sie hat, ja, sie berichtete, dass sie früher ähnliche leichtere Beschwerden gehabt hat. In welchem Sie Zusammenhang? sich, In welchem Zusammenhang hat sie die Beschwerden gehabt? nach Gartenarbeit. Auch immer nach der Gartenarbeit, also nach schwerer Arbeit. Ja. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Insomnie wegen Beschwerden. Belehungen, Belehungen. Ich sage, ich würde das in Allergie sagen, als Nein, nein, Unverträglichkeit. Belehungen hat gesagt. Ja, ist Ihnen, bei ihr ist eine Unverträglichkeit von rohe Obst bekannt. Obst und Gemüse, ne? Obst und Gemüse Rohkost bekannt. Ja, generell. bekannt. Anfallerkrankungen Ja, und sei. wie äußert sich die Ja, Unverträglichkeit? die sich durch die Belebung oder Metabolismus Äußert. äußert. Ja, An Vollerkrankungen leidet sie seit Kindheit Diabetes mellitus Typ 1, seit 5 Jahren arterielle Hypertonie und Sieben erhöhte Jahre. Schilddrüsen. Seit? 7 Jahren arterielle Hypertonie. 7 Jahre, nicht 7 fünf. Jahren, nicht 5 Ah, Jahre. Entschuldigung, ja, okay. Okay. Hipercholesterolemie und seit 7 Jahren Hipercholesterolemie. Als Medikamente nimmst du regelmäßig Insulin Spritze, Hüseyin Ünit und Mikades Plus Dosis zweimal abends und morgens und Atorvastatin 10 Milligramm einmal abends ein. Sie hatte vor 2 Jahren eine Schleimbeutel am Knie, deswegen die mit operativ behandelt. Der operativ behandelt wurde, ja. Ja, der Wie operativ nennt man, wie behandelt. heißt das? Wie heißt das offiziell? Eine Bursitis, Bursitis, die ja, genau. eine Bursitis, ja. Bursitis, ja. Sie ist allergisch auf Penicillin, die sich durch anaphylaktischen Schock äußert. Und Haselnuss-Pollenallergie, die sich Noch durch was, worauf? Was für eine Pollenallergie? Haselnusspollen, genau. Haselnuss-Pollenallergie, die sich durch Pruritus im Augenpruritus äußert. Ja, sie ist Raucherin seit 15 Jahren, 2 oder 3 Zigaretten täglich. Das ist ja Sie wirklich trinkt wenig, gelegentlich ja. Eingleiswein. Ja, und der Vater der Patientin leider an Hüftprobleme. Entschuldigung, bei ihr Bei ihm. eine Totalendoprothese geplant. Bei ihm ist eine Totalendoprothese geplant, ja, in nächster Zeit, genau. Und die Mutter der Patientin leidet an Makuladegeneration. Ich glaube, Glaukom. Ich glaube Makula. nicht, Glaukom. Makuladegeneration anders. Anders, ja, okay. Das heißt Makuladegeneration, das ist Ja. schon der Fachbegriff. Ja, Makuladegeneration. Fachbegriff, Makuladegeneration. Ja. Sie arbeitet als Bauingenieurin. Die Mutter? Was? Die Nein, nein, Mutter sie. arbeitet als Sie. Bauingenieurin? Nein, nein, sie, die Die Patientin. Patientin. Okay, wir sind Ja. wieder bei der Patientin. Entschuldigung, ja. Die Patientin arbeitet als Bauingenieurin. Sie ist verheiratet, hat 2 Söhne. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Diskusprolapsus In welchem hin. Bereich? Lendenwirbelsäule Was bereit. könnte es differenzialdiagnostisch noch sein? Die Herausforderung könnte es sein, myelogenese, Muskelverspannung, Myelogie. myelogenes, ja, und Aber diese nicht eine Differentialdiagnose, diese Symptom, nur Symptom. ja. Deswegen Ja, eine Fraktur bei der Lendenwirbelsäule. Ja, eine Fraktur, ja. Ja, bei Wirbelsäule. Lendenwirbelsäule. Ja. Ich habe noch Und eine Diagnose auf dem Zettel, was es noch sein könnte. Sie hat ja erhebliche neurologische Ausfälle. Multiple Sklerose. Ach so, Na, ja, ich hab hier noch stehen die Spinalkanalstenose. ja, Spinalkanalstenose. Ja, Spinalkanalstenose, ja. Ja, also Gut. Fraktur oder Spinalkanalstenose in Betracht. Genau. Ja, was Ja. machen Sie denn jetzt diagnostisch mit der Patientin? Ja, ich würde gerne erstmal körperliche Untersuchung. Besonders neurologische Untersuchung. Peripheren Durchblutmotorik-Sensibilität-Untersuchung. Ja, ich dachte, ja, erstmal, ich dachte. Welche neurologischen Zeichen würden Sie denn abfragen oder testen? Ja, Sensibilität, weil Patient klagte über Taubheitsgefühl, Hypoästhesie. Dann prüfe ich die Reflexe und die Beweglichkeit der Gelenke. Ja, aber es gibt ja auch so typische Ja. so Lasik typische sagte, du Testzeichen, bist. ja? Ja, Lasik sagt, oder? Lasik wäre das eine, ja? Lasik, Burdünski, ja. Kernig habe ich noch. Erkennt, ja, kennt, ja, Ne? kennt, ja, diese eben. Lasik und kernig, ja. Ja. Gut. Was machen Sie labortechnisch? Machen Sie da Ja. überhaupt was? Ja, Blutbild, Blutzucker, HbA1-Wert, Ja, weil die eine CRP, Diabetikerin ist, ne? ja, Elektrolyte, Leberweite, Okay, Nierenweite. gut. Okay, Jo, also Blut wird eher abgenommen. Und was machen Sie apparativ für Untersuchungen? Ich veranlasse erstmal Röntgen, Röntgen, ja, in zwei Ebenen. Was wird geröntgt? Was wird geröntgt? Röntgen, Lendenwirbelsäule. Die Lendenwirbelsäule. Ja, Ja. warum röntgen Sie? Ja, Was schließen Sie aus Röntgen ist damit? nicht so nicht unspezifisch, aber bei Röntgen können wir Knochenveränderungen sehen. Genau, wir können also Ja, können wir Deformationen sehen. einfragen. Ja, Genau, Deformationen können wir sehen und wir können eine Fraktur sehen. Ne? Das war ja eine unserer Differentialdiagnosen. und Genau. gegebenenfalls Und auch MRT ist sehr gut für die Knochen, Muskeln, Sehnen und ja, Diskus, für den genau, Diskusprolapsus, dass wir sehen, ob da was eingeklemmt ist. Genau. ja. Sehr gut. Okay. Also wird die gute Frau auch noch in die Röhre kommen. Ja. Ja, wenn sich jetzt Ihre Diagnose bestätigt, was machen Sie denn für eine Therapie mit ihr? Ja, als Therapie mache ich erstmal Analgetikum, Muskelrelaxant und Ja. empfehle ich eine Krankengymnastik. Ja. Warme Kompression, zum Beispiel Lotti-Therapie. Oder kann ich einen minimalinvasive was? Minimalinvasive Injektion, Cortison. Für die Ah, ja. genau, ja, genau. Ja, Genau. und ich mache auch Orthopädie-Konsil. Ja, genau. Ja, die Ja, da sollen die Bandscheibenvorfall. Orthopäden weiter gucken, genau. Ja. Ja, die Gut. Bandscheibenvorfall bietet sich oft zurück. Ja, nach Therapie, ja. Deswegen Genau. empfehle ich nicht, ja, dringend eine Chirurgie, eine Operation, ja. Also nicht direkt operieren, sondern nur, wenn alles andere nicht mehr funktioniert, dann würde man die Bandscheibe operieren. Genau. Ja, genau. Ja. Die Bandscheibe haben wir ja nicht umsonst, ne? Die hat ja ihre Funktion eigentlich. Gut. Ja. Gut, das war ja super. Gut, dann ja, informieren Sie mich bitte, was aus Ihrer Patientin wird, ob die Frau Haas wirklich einen Vorfall hat oder ob da noch irgendwas anderes dahinter steckt. Und ja, dann muss die aber nicht stationär bleiben, oder? Wenn wir nicht operieren müssen. Ja, vielleicht. Ja, muss man gucken, wie es ihr geht, ne? Nachher minimale invasive Injektion von Cortison. Ja, da Ja, sollte sie erstmal da bleiben, ja. Gut. ja. Okay. Ja, sehr Okay, schön. danke. Ja, Gut. danke. Ja, Dr. Gündes hat mehrfach interveniert, haben Sie gemerkt, ja. Ja. Und ich habe hin und wieder mal habe ich gemeckert, wenn irgendeine Angabe nicht ganz genau stimmte. Passen Sie auf bei den Zahlen. Geburtsdatum und alles ist super gelaufen, aber ne, mit dem seit wie vielen Jahren Ja. da wirklich genau Okay. hinhören, das sind so Sachen, wo die Prüfer ja auch komisch sind, ne? Und das ist ganz witzig, bei dieser Datensammlung aus München sind unheimlich viele Prüferfragen hinten dran. Und das ist ganz merkwürdig, die Prüfer fragen die unmöglichsten Sachen nach, ja? Die fragen also eben auch völlig außerhalb von diesem Fall, fragen sie dann eben nach solchen Sachen, was ist die Patientin von Beruf? Fragen sie extra nochmal nach, ja? Dann haben sie hier, Augenblick, was haben sie noch gefragt? Ah ja, sie haben nicht nach weiteren Erkrankungen gefragt zwischendurch. Die Frau hat zusätzlich noch etwas und nimmt auch noch ein weiteres Medikament. Das haben sie aber gar nicht weiter nachgefragt. Sie hatte nämlich einen Hörsturz und hat seitdem ein Tinnitus und nimmt Tebonin. Und dann haben die Prüfer eben noch gefragt, ja, wie wirkt Tebonin? Ja, so, dann haben sie gefragt, wie der Fachbegriff für Stottern ist. Müsste ich jetzt wieder nachgucken, ich weiß es schon wieder nicht mehr, weil das, ja, also ich denke mal, das ist hinfällig, ja. Aber die haben wirklich völlig idiotisches Zeug gefragt, ja. Und ich glaube, das ist eine Münchner Spezialität, das habe ich jetzt von den anderen noch nicht so sehr gehört. Aber es kommen immer wieder sehr schöne Begriffserklärungen da eigentlich drin vor. Das ist schon ganz gut. Wenn irgendein Wort aus dem ganzen Gespräch Ihnen nicht klar ist, schlagen Sie es nach oder fragen Sie. Ja? Wenn wir hier zusammen sind, fragen Sie mich. Ja? Wenn Sie sagen, ja, was bedeutet das denn? Ja? Also ich sehe manchmal große Fragezeichen in den Augen, wenn ich einen Beruf nenne. Hä? Was ist das denn? Ja, so. Und dann ist es besser, wir sprechen drüber, ja, als dass sie überhaupt keine richtige Vorstellung haben, was derjenige macht. Ja, und das kann ja auch durchaus wichtig sein, ne? Sowas. Und ja, gut. Ja, ich würde sagen, Fragen waren sie schön systematisch und Augenblick, irgendeine Sache ist mir aufgefallen. Ja, sie sagen ziemlich oft, das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Ihnen, glaube ich, sie sagen ziemlich oft, okay. Und okay bedeutet für Sie natürlich, habe ich verstanden. Ja, aber. Natürlich, wenn ich gerade sage, dass ich dass ich irgendwelche Beschwerden habe oder dass mein Kind ein Problem hat, ja, dann ist es natürlich nicht okay, ja, Ja, ich sondern suche mir das an. das ist etwas, was den Patienten ja belastet, ja, und da sollte man dann sagen, ah, ich habe verstanden, ja, ne, so, aber okay klingt dann so, ja, ist super, ne, so. Ne? Ja, und das passt natürlich nicht so gut. Ne? Okay. Gut, das war okay. Ja. Ja.